Soweit zur Situation in Jugoslawien. In 3 Monaten schon sollen demnächst Anschläge auf Asylantenwohnheime verübt oder Ausländer überfallen und misshandelt werden. Der Ausbruch exzessiver Fremdenfeindlichkeit ist sicher kein Einzelfänomen der neuen Bundesländer, doch es ist hier am augenfälligsten. Die schweren Ausschreitungen der letzten Tage, bei denen Skinheads und andere Jugendliche wiederholt Ausländerwohnheime im sächsischen Hoyerswerda mit erschreckender Gewalt angegriffen haben, offenbaren eine neue Qualität. Bürger und Anwohner machten mit. Auch für heute wurden wieder massive Angriffe erwartet. Vor Ort ist mein Kollege Hero Bus. Guten Abend. Ja, guten Abend. Herr Bus, wie ist denn die Situation im Moment? Im Moment relativ ruhig. Die Polizei ist massiv aufmarschiert und ich glaube, die Präsenz allein der Uniformierten, die hat die Gemüter halbwegs beruhigt. Ich befinde mich jetzt knapp 100 Meter entfernt von einem Asylantenwohnheim an der Thomas-Münzer-Straße. Da hat es in der vergangenen Nacht zum letzten Mal Randale gegeben mit mehreren Verletzten, mehreren Festnahmen. Und ein kleines Stückchen weiter, da ist die Albert-Schweitzer-Straße. In der Albert-Schweitzer-Straße, da sind Mosambikaner und Vietnamesen seit längerer Zeit untergebracht. Und da hat es heute einen ersten Abtransport gegeben, und zwar von jungen Leuten aus Mosambik, aus Arbeitern aus Mosambik, die eigentlich erst im Oktober, November heimreisen sollten, aber deren Abreise ist wohl vorgezogen worden. Insgesamt sind es 200 Arbeiter mit ihren Familien, zum Teil auch mit deutschen Frauen bzw. Männern, die dort wohnen. Das sind die beiden neuralgischen Punkte und an beiden Stellen ist es zurzeit relativ ruhig. Aber man befürchtet, dass es heute Nacht neue Randale geben könnte, denn es haben sich Skinheads und andere rechtsradikale Gruppen angekündigt aus Dresden, aus Leipzig und aus Berlin. Herr Busse, Sie sagen, die Polizei ist aufmarschiert. Heißt es, dass die Polizei Konsequenzen gezogen hat, auch aus den Vorwürfen, die ja ergangen sind, sie habe zu spät reagiert bei den vorherigen Überfällen? Ja, das ist ganz offensichtlich so, denn in der Nacht zum Freitag, als es die ganz große Randale gab, da gab es zunächst keine Polizeipräsenz und dann erst hat man 300 Schaften Bereitschaftspolizei in Bewegung gesetzt. Die sind gestern schon hier eingetroffen, deshalb war die vergangene Nacht offensichtlich auch schon viel ruhiger. Man hat auch noch zwei Wasserwerfer irgendwo in Bereitschaft stehen, versteckt. Man sieht sie nicht, aber man weiß, dass sie vorhanden sind. Und ganz einfach die Präsenz der Polizei, wie gesagt, die scheint beruhigend gewirkt zu haben. Man hat im Laufe des Tages auch außerhalb der Ortschaften sich schon ein bisschen umgesehen von Seiten der Polizei, ob denn in Gruppen in Anmarsch seien. Aber wie mir die Polizeibeamten eben gesagt haben, gibt es bislang keine konkreten Anhaltspunkte. Allerdings sei es sehr einfach, für kleinere Gruppen sich einzuschleusen. Und sobald es dunkel wird, dann könnte es erneut gefährlich werden. Vielen Dank für diese Informationen nach Hoyerswerda, Hero Bus. Und das war's für heute, meine Damen und Herren. Ich verabschiede mich. Auf Wiederhören. Sie hörten Informationen am Abend. Redakteurin am Mikrofon war Mechthild Brokamp. Und nun die Wochenpresseschau von Gerhard Fleischle. Auch diesmal wieder ist die Lage in Jugoslawien erstes Thema der Wochenzeitungen. Wir zitieren Anmerkungen zum deutsch-französischen Verhältnis und wir registrieren Meinungen in der Diskussion um Asylanten und um das Abtreibungsrecht.